1. Sextage Spaternam Jesus Petrus, Jacobus und dessen Bruder Johannes Beseiten 30 Sie auf einen hohen Berg. 2. Dort wird vor ihren Augen verwandelt, wobei sein Gesicht wie die Sonne leuchtet und sein Kleider strahlend weiß wie das Licht werden. 3. Plötzlich erschienen ihnen Moses und Elia, die sich mit Jesus unterhielten. 4. Daraufhin sagt Petrus zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind, wenn du einverstanden bist, wird ich hier drei Zelte bohren, eins für dich, eins für Moses und eins für Elia. 5. Warren Petrus noch sprach, überschattet sie plötzlich ein leuchtend Wolk, und aus dieser Wolk ertönte ein Stimme, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, und dem ich große Freude habe, hört auf ihn. 6. Als die Jünger dies horten, fielen sie volle Furcht auf ihr Angesicht. 7. Jesus trat jedoch hinzu, beruht sie und forderte sie auf, steht auf und furchtet euch nicht. 8. Als sie ihr Augen erhoben, sahen sie niemanden mehr außer Jesus allein. 9. Waren sie den Berg hinabstiegen, befahl Jesus ihnen, niemandem von dieser Erscheinung zu erzählen, bis der Menschen von den Toten auferweckt worden sei. 10. Die Jünger fragten in der Raufin, warum behaupten die Schriftgelehrten, dass Elia zu ist kommen muss? 11. Er antwortet, Elia wird tatsächlich kommen und als Wiederherstellen. 12. Ich sage euch jedoch, Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Menschen von ihnen leiden müssen. 13. Daraufhin verstanden die Jünger, dass von Johannes dem Taufer sprach. 14. Als sie Menschenmensch zurückkehrten, trat ein Mann an Jesus heran und kniet vor ihm nieder. 15. Bat, Herr, erbarm dich mein Sohns, denn leidet schon unter und fallen, oft fallte ins Feuer oder ins Wasser. 16. Ich habe ihn bereits zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. 17. Jesus antwortet, O ungläubig und verdorbene Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. 18. Jesus befahl dem Dämon, und dieser fuhr aus dem Jungen heraus, von diesem Augenblicken wurde Nabe geheilt. 19. Danach traten die Jünger Beseit zu Jesus und fragten, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? 20. Erwidert ihnen, wegen ihres geringen Glaubens. Den Wolik, ich sage euch, wenn Glauben hat, der so klein ist wie ein Senfkorn, konnte zu diesem Berg sagen, verschieb dich von hier dorthin, und wird sich verschieben, nichts wird euch dann unmöglich sein. 21. Dies Art von Damon kann ne Dirch gebet und Farsen ausgetrieben werden. 22. Als sie sich später in Galila aufhielten, sagt Jesus zu ihnen, der Menschen wird in die Hand von Menschen ausgeliefert werden. 23. Und sie werden in Toten, doch am dritten Tag wird auferweckt werden. Darüber wären die Jünger sehr betrübt. 24. Als sie in Kapernaum ankamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer und Petrus Herren und fragten, sollte ihr Meister die Tempelsteuer nicht? 25. Petrus bejaht dies. Als jedoch das Haus betrat, kam Jesus im Zuvor und fragte, was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der oder soll oder stuen? Von ihren eigenen Sohnen oder von Fremden? 26. Als Petrus antwortet, von den Fremden, sagt Jesus zu ihm, dann sind also die Son frei von dieser Abgabe. 27. Damit wir sie jedoch nicht verragen, gehorsam sie, werf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du fangst. Wenn du seinen Mund aufnest, wirst du ein Mund finden, nimm dies und gib sie ihnen für mich und dich als Stür.